unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Meine Schwester Johanna, die Theologin, ist auch hier. Ja, hallo. Und ich, Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Wir fangen heute mal anders an als normal. Wir sind ja gerade bei der Bergpredigt bzw. bei der Feldrede. Aber ich habe gedacht, wir fangen jetzt mal nicht mit der biblischen Stelle an, sondern ich lese mal eine Geschichte aus der FAZ vor, also aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da erschien am 23. Dezember 2023, also vor nicht allzu langer Zeit, ein Text. Der Text ist von Sascha Stanicic, einem Schriftsteller, der 1978 im bosnischen Visegrad geboren worden ist und 1992 mit seiner Familie nach Deutschland geflohen ist und in Hamburg als Schriftsteller lebt. Ein sehr bekannter Schriftsteller. Schreibt in Deutsch. Schreibt auch immer wieder Artikel für die Zeit. Er hat am 10. Dezember den Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund bekommen. Nelly Sachs ist eine ganz berühmte jüdische Dichterin. Eine jüdische Dichterin, die 1940 ins schwedische Exil flüchten musste. Den nach ihr benannten Preis hat er bekommen und da hat er eine Rede gehalten. Und diese Rede werde ich jetzt in gekürzter Fassung vorlesen. Als Einleitung in die programmatischen Reden von Jesus. Genau, ja. Es geht um eine Mathematiklehrerin im ehemaligen Jugoslawien. Genossin Rosalia Mimic war 4 Jahre meine Mathematiklehrerin in Jugoslawien. Und Genossin Mimic sprach den weichsten Dialekt von der dalmatinischen Adria. Den fanden alle immens famos, vor allem die Männer. Sie stellten ihr viele Fragen, damit sie viel redete, was sie nicht tat, weil sie kein Kakadu ist. Genossin Rosalia Mimic war gleich mehrfach unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich war, dass sie es so weit weg verschlagen hatte von der immens famosen Adria in unser verstaubtes Städtchen zwischen schroffen Bergen und dann auch noch wegen der Liebe zu unserem Maler. Und wie unwahrscheinlich vornehm sie erst für dieses unser verstaubtes, grobbäuerliches Städtchen gekleidet war, mit Blusen und Broschen und etwas Kreide an der Schläfe dort, wo sie sich ständig eine Anarchosträhne aus dem Gesicht wischte. Als wäre es des Famosen nicht genug, war Genossin Mimic auch noch studierte Mathematikerin. Für Frauen damals in Jugoslawien zwar nicht unwahrscheinlich, aber ungewöhnlich. Dabei diskutierte das Land permanent die Emanzipation der Frau und nach der Diskussion ging die Frau nach Hause und hängte die Wäsche auf. Wir, die Schüler von Genossin Mimic, begriffen sofort, dass einiges an unserer Lehrerin besonders war. Ihre Gedankenschnelle empfanden wir als elegant, bevor wir Eleganz begriffen hatten. Ihre adriablauen Augen fungierten als Röntgenstrahlenkanonen für Ahnungslosigkeit. Die konnten in uns gucken und waren stets darüber informiert, dass wir nicht annähernd so viel drauf hatten in Mathe, wie Genossin Mimic von uns oder auch von den Schulplänen erwartet hätte. Am schnellsten aber hatten wir begriffen, dass Genossin Rosalia Mimic die strengste, gnadenloseste No-Bullshit-Lehrerin des bekannten und unbekannten Universums war. Mit der Ausdauer und Konsequenz einer gedoppten olympischen Reckturnerin, die dienstags zum Spaß noch einen Triathlon absolviert, brachte sie uns das Prozentrechnen bei, den Dreisatz und gebrochene rationale Funktionen sowie Angst und Schrecken. 4 Jahre lang, 4-mal die Woche Angst und Schrecken und in unseren Träumen auch am Wochenende und an den Feiertagen. Die Hölle roch nach Kreide, wenn Genossin Rosalia Mimic uns an die Tafel rief, damit wir Formeln performten und Gleichungen beglichen. Um dem zu entgehen, machten wir uns ganz klein auf den Sitzen, wagten nur jeden 17. Atemzug, die Blicke auf die Tischplatten geklebt. Jede Regung, dachten wir, könnte Genossin Mimic von der mystisch schönen Adria zum Anlass nehmen, dich aufzurufen, damit du etwas ableitest, etwas beweist, eine Zahl mit Maske X abnimmst und damit aufzuspüren, was du noch nicht wusstest. Etwas fand sich immer. Sie brachte es uns dann halt bei. In den Tischplatten hatten vergangene Mathe-Generationen ihre Spuren hinterlassen, die Vorlieben für Bands und Fußballteams gekratzt, auch die Vorliebe füreinander. All die Herzen, darin zwei Buchstaben von längst nicht mehr zählenden Verliebtheiten. Wobei, wer weiß. Auf einem der Tische hatte jemand klein in die Ecke das Logo von AC/DC geritzt und daneben kaum sichtbar Highway to Hell, Highway to Rosalia Mimic. Alle hinterlassen wir Spuren in der Welt. Spuren bleiben dann erhalten, wenn wir sie erzählen. Die Dichterin Nelly Sachs hat ihre Spur in der Welt zart und zugleich deutlich hinterlassen. Nach Schweden führten die eigenen Spuren sie unfreiwillig, knapp entkam sie deren endgültigem Verwischen, ihren Henkern. Und von ihren Spuren wissen wir und lernen wir. Sie sind uns erhalten geblieben, weil Nelly Sachs von ihnen erzählt hat und weil wir zugehört haben. Auch von der Spurensuche selbst hat sie Zeugnis abgelegt, daraus sogar einen Leitgedanken für sich entwickelt. Ich bin meinem Heimatrecht auf der Spur, dichtete sie selbstbewusst und suchend, wie wohl alle, deren Zuhause das Exil wird, Suchende sind. Was wissen wir? Wir wandern alle in Geheimnissen. Die Spur von Genossin Rosalia Mimic, der strengsten Lehrerin des Universums, die uns auf den letzten Wegen vor dem Krieg begleitet hat, ist ebenfalls eine Spur, die bleiben soll, also erzähle ich sie heute. Mein Name ist Sascha Stanicic. Ich habe diesen Krieg überlebt. Auch Genossin Mimic hat ihn überlebt. Und das Überleben ist die erste triviale Pointe dieser Geschichte. Eine Pointe, die auch im April 1992 galt, als nicht eine Schulklingel, sondern eine Detonation, die Mathestunde einer strengen Lehrerin beendete. Und die Pointe ist sogar noch älter. Sie hatte schon Bestand, als Nelly Sachs überlebt hat und wird so lange bestehen, wie man Schulen zerbombt und Flüchtlinge ertrinken lässt oder du nicht auf eine Mine trittst, also heute noch das Unschuldige überleben, weil sie Glück haben. Schüler und ihre Lehrer, unser lieber, guter Schulhausmeister Genosse Avdic, der Äpfel und Karotten aus seinem Garten in den Pausen an die Schüler verteilte und dem Uniformierte nur beide Beine brachen. Meine erste Englischlehrerin, in die ich verliebt war, ist zum Beispiel nicht Teil dieser Pointe. Sie hat nicht überlebt. Eine bessere Pointe wäre, einander überleben lassen. Bei allen Verlusten, die wir gerade verzeichnen, auch des Respekts und des Anstands, der Wahrheit und der Zuversicht, auch aller Schultische, in die keine Kindernamen mehr gekratzt werden können, weil es die Tische oder die Kinder nicht mehr gibt, einander überleben lassen. Auch Literatur ist als Handeln zu verstehen. Sie ersetzt nicht die Notwendigkeit von praktischem Tun, so wie das praktische Tun nicht die Notwendigkeit der Literatur ersetzt, die uns aber helfen kann, besser zu verstehen, warum war, was war, und uns vorzustellen, was sein könnte, und weil sie auch das Unvorstellbare erzählen kann. Wir Geretteten. Immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht. Vor uns in der blauen Luft. Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden Blut. Das sind wieder Zeilen von Nelly Sachs. Prophetisch auch sie, mit Blick auf die abscheuliche Brutalität der Hamas. Eine Spur, welche die Dichterin diesmal in die Gegenwart legt und damit die Kontinuität des Hasses und der für Juden niemals gänzlich gelingenden Sicherheit zeichnet. Meine Erzählung über Genossin Rosalia Mimic setze ich fort am Morgen einer Mathestunde im März 1992, die sie mit der Frage eröffnete, wovor habt ihr Angst? Von da an hatten wir zuallererst keine Angst mehr vor ihr. Mit uns sprach nun nicht mehr die strenge Mathelehrerin über das Volumen von Zylindern, sondern eine besorgte Vertraute mit Kreide an der Schläfe, und zwar vor allem über den sich anbahnenden Horror. In den Tagen, bevor ein Uniformierter im Schulhof einen Hund erschoss, der seinem Geschmack nach zu laut gebellt hatte, und ein anderer ein Haus anzündete, in dem Neugeborene schliefen, löste Rosalia Mimic nicht mehr Gleichungen, sondern Knoten in unserem Hals. Sie erklärte nicht mehr das Bruchrechnen, sondern was wir tun sollten, falls wir von unseren Eltern getrennt würden. So resolut, wie sie uns mathematische Beweise herleiten ließ, ließ sie uns jetzt herleiten, dass Nationalismus Gift ist für jede Gesellschaft. Euren Körper, rief sie, braucht ihr zum Überleben. Ihr seid dieser Körper und dieses Hirn und diese Organe. Das seid wirklich ihr, alles andere. Nation, Religion, das ist von irgendwelchen Männern ausgedachter Bockmist, der immer nur nervt. Auf eurem Arsch könnt ihr sitzen, auf eurer Nation nicht. Feiert nicht, was ihr seid. Feiert, dass ihr seid, dass es euch gibt, euch, die ihr lieben könnt. Alles andere, alles, was nicht lieben kann, darf niemals wichtig sein. Das waren nicht hundertprozentig ihre Worte, aber so circa. Am letzten Schultag, bevor Frieden zur Fiktion wurde, brachte Genossin Mimic ein Memory-Spiel mit in den Unterricht. Die Kärtchen zeigten Orte unserer Stadt. Ihr Mann, der Maler, hatte unsere Brücke gezeichnet, unsere Moscheen, das Sportzentrum, die Schule. Es gab eine Unterrichtseinheit zur Wahrscheinlichkeiten, aber eigentlich spielten wir 2 Stunden lang Memory. Wir alle gegen Genossin Mimic und sie gewann jede Partie. Auf der Brücke wurde einige Tage später Zivilisten hingerichtet, die Moscheen gesprengt, das Sportzentrum wurde dem Erdboden gleichgemacht, die Schule fast eine Ruine. In diesen Tagen versteckte ich mich unter anderem mit meinen Klassenkameraden, der ebenfalls Sascha hieß, in einem Keller, während über unseren Köpfen die Panzer unser verstaubtes Städtchen zu Staub zerrieben. Auch über Genossin Mimic sprachen wir und waren uns sicher, würde ein Sniperschütze sie ins Visier nehmen und in ihre streng blauen Augen sehen, würde er den Mut abzudrücken nicht finden. Und der andere Sascha sagte, weißt du, was verrückt ist? Der Schütze könnte ein Schüler von ihr gewesen sein, von früher. Gar nicht verrückt. Nachbarn schießen auf Nachbarn. Rassisten und Terroristen und Mörder werden trotz Bildung Rassisten, Terroristen und Mörder und beherrschen den Dreisatz noch. Kultur und Bildung machen aus dir nicht per se einen besseren Menschen. Und Empathie ist leider kein Schulfach. Aber beide, Bildung und Kultur, nehmen sich per se der Zukunft an. Aus allem, was wir lernen, auch aus dem, was gestern war, das ist der Plan, lernen wir für ein bestenfalls besseres Morgen. Die Pointe angesichts aller Vergeblichkeiten lautet trotzdem. Trotzdem Spuren hinterlassen, singend, wenn du willst, vielleicht folgt ja einer ihrem Takt. Trotzdem warnen, vielleicht nimmt das ja jemand wirklich ernst. Trotzdem weiterschreiben, vielleicht liest es ja einer und sagt, aha. Nicht verstummen angesichts des Abgrunds. Ein Dante, ein Shakespeare wäre notwendig, der Menschheit diesen Abgrund zu zeigen. Aber so muss es eine schwache Frau tun, schrieb Nelly Sachs und verstummte angesichts des Abgrunds zum Glück nicht. Ein paar Tage nach Ende der Gefechte machte der andere, Sascha und ich, uns auf den Weg zu unserer Schule. Das Gebäude war verletzt wie ein Körper, dachte ich, Einschusslöcher, so viele. Im Mathematikraum kniete Genossin Mimic vor den Scherben, kniete vor unseren zerfledderten Lehrwerken, den Übungsheften, kniete vor der Akribie und Mühe, die sich jemand gemacht hatte, all die Lehrutensilien zu zerstören, die Rechenschieber zu verbiegen, die Lineale zu zerbrechen, mit denen wir die Geraden des radierbaren Lebens in karierte Hefte gezogen hatten. Das ist auch eine Pointe des Krieges, die mich niemals loslassen wird, dass jemand all die von Kinderhänden berührten und unter Kindergefühlen der Angst, der Neugier und des Stolzes über das vorhandene oder noch zu erwerbende Wissen betrachteten Gegenstände zerstört. Warum? Unsere Mathematiklehrerin kniete in Bluse und feinem Kleid im Schutt vor dem 1x1-Poster, nun geteilt durch 4. Sie kniete vor unserer Stellenwerttafel, vor unserem Winkelplakat, kniete vor eigener Mühe und Akribie, um uns das Licht zu sein in den Tiefen der Zahlenräume und den Untiefen des Nationalismus. Als sie uns bemerkte, weinte sie. Freudentränen über jene allererste, allerwichtigste Pointe. Zwei ihrer Schüler hatten überlebt. Das sagte sie auch. Sie wirkte verwundert, ähnlich wie an den Tagen, als ich bei ihr an die Tafel musste und dort etwas wusste. Nur tausendmal wesentlicher nun ihr Glück. Zwei leben noch. Mathe fällt wohl heute aus, sagte sie dann und deutete in die Verwüstung mit einem Lächeln. Es war gefühlt der erste Witz, den sie je in diesem Klassenraum gemacht hatte. Die Kriegsgleichung konnten wir nur mit Besen und Schaufel lösen. Auch das Physiklabor war verwüstet und unsere kleine Schulbibliothek. Bildung und Kultur, immer der erste Abgesang, wenn die Barbarei aufspielt. Wir Geretteten, schreibt Nelly Sachs, bitten euch, zeigt uns langsam eure Sonne. Am Tag, als wir unsere Schule aufräumten, schien die Sonne und meine Mutter wurde bedroht und mein Onkel gefoltert. Wir flohen aus der Stadt und ich gelangte in diese Gegenwart, in der ich hier schreibe und den nächsten Satz an meine wunderbare Mathematiklehrerin richten möchte. Liebe Genossin Rosalia Mimic, ich war nach meiner Ankunft in Deutschland zuerst ohne ein Wort Deutsch zu können, 2 Jahre lang Klassenbester in Mathematik. Genossin Rosalia Mimic hatte ihre Rolle als Pädagogin so interpretiert, dass sie Kindern in akuter Krise beides beibringen wollte. Geometrie und Empathie, Formeln für Funktionieren und Formeln gegen Hass. Sie hat aus einer Klasse mit verschiedenen Herkünften eine Gemeinschaft bilden wollen, in der Herkunft höchstens dann eine Rolle spielt, wenn es um die Vorliebe für das Würzen deines Mittagessens geht. Sie wandte sich uns zu, als sich so viele voneinander abwandten. Sie war umsichtig mit Minderheiten unter uns, als nationalistische Kurzsichtigkeit herrschte. Sie machte klar, dass deren Meinung und Haltung auch in Unterzahl gleich viel zählt. An die Rechenaufgaben von damals erinnere ich mich nicht. Aber die letzten Unterrichtsstunden mit Genossin Mimic vergesse ich nie. Ihre Güte und Fürsorge sind für mich die Pointe der unwahrscheinlichen Tatsache, dass ich den Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund entgegennehmen durfte. Ohne Menschen wie Sie undenkbar. Und auch in Deutschland oder für Nelly Sachs in Schweden, wo sie lange in ärmlichen Verhältnissen lebte, gab es diese Menschen. Jene also, die sich gekümmert haben um uns Neuankömmlinge, uns, die oft nicht mehr hatten als Koffer voller Sorge. Sie sind die Pointe, denn sie haben die Frage gestellt, wovor habt ihr Angst? Und was braucht ihr, damit die Angst kleiner wird von uns? Was braucht ihr, um weitermachen zu können? Wir kümmern uns. Genossin Rosalia Mimic war 4 Jahre lang meine Mathematiklehrerin. Sie sprach den weichsten dalmatinischen Dialekt. Das fanden alle immer famos. Jugoslawien gibt es nicht mehr und Genossin Mimic auch nicht. Aber jetzt ist sie hier. Da muss man ja schon wieder weinen. Ja, es ist... Ja, das sind natürlich die... Das sind natürlich die Texte, auch das letzte Mal der Text von der Mutter. Das sind natürlich die Texte, die dich im tiefsten berühren, weil sie von Menschen erzählen, die Lichter sind in der Welt. Ja, ja, und weil das natürlich hier auch mit diesen ganzen genau. Versprechungen und diesen ganzen Beschwörungen zu tun haben. Deswegen suche ich ja solche Texte raus. Ja, weil sie in den Biografien Bestätigungen sind, dass der Jesus eine richtige Spur hat, dass er eine, sagen wir mal, lebendige Spur verfolgt, wenn er sagt, die Friedensstifter sind die Seligen und die auch nach Gerechtigkeit suchen. Und dann kommt nach dieser großen Einleitung, die Seligpreisungen sind ja das Tor zur Bergpredigt, kommt dann die Ansage, was die Gemeinde machen genau, soll. Und da bist du jetzt bei Genossin Mimic. Da bin ich jetzt bei Genossin Mimic. Und die Geschichte der Genossin Mimic hat uns jetzt, obwohl sie sicherlich eine Atheistin war, hierher geführt, in die Stelle im Matthäusevangelium vom Salz der Erde. Und die hören wir uns jetzt an. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mathematiklehrerin Rosalia Mimic hat den Vater im Himmel nicht gepriesen, sondern hat gesagt, setzt euch auf euren Arsch. Der Arsch seid ihr. Aber letztlich lebt sie mehr nach den Regeln der Bergpredigt als sehr viele andere Menschen. Also auf jeden Fall ist das, was der Jesus jetzt sagt, ist die Konkretion seiner Ansagen vorher. Selig sind die Barmherzigen und die nach Frieden stiften. Und unsere Mathematiklehrerin hat den Selbstvertrauen und die Überwindung der Angst und das Einfühlen in andere und das Respektieren von Minderheiten. Und die Überwindung des Hasses. Und die Überwindung des Hasses beigebracht. Und das zielt in die Tiefe der Bergpredigt. Wie gesagt, die Bergpredigt ist an alle Menschen gerichtet und zielt auch auf eine Überwindung. Und da sind wir tatsächlich mit Jesus einen Schritt weiter, auf eine Überwindung von Vorstellungen von den Grenzen der Nation, des Clans, der Familie. Die Familie spielt bei dem Jesus, sagen wir mal, eine Rolle, die es einzuschränken gibt. Also sehr gering, ne? Sehr gering, ja. Auch seine eigene Familie spielt auch für ihn keine Rolle, im Gegenteil. Eher ja. Also jedenfalls, es geht um die Überwindung all dieser Grenzen. Und dann nehmen wir diese beiden Bildworte mal vom Salz der Erde und vom Licht der Welt. Salz wurde immer schon in Israel aus dem Toten Meer gewonnen. Mhm. Und wenn du da Salz gewonnen hast, dann konnte es auch sein, dass du kontaminiertes Salz bekommen hast, wo halt dann, was weiß ich, so Algen dazu waren und Dreck dazwischen war. Das ist das, was er dann als Tumbes, also der Luther übersetzt früher Tumbes, das Salz ist dumm geworden, also ist nutzlos geworden. Früher hast du natürlich das Salz zum Würzen gebraucht, also große Wirkung mit kleinen Mengen, das ist das Bild. Ja. Große Wirkung in kleinen Mengen. Es hält die Lebensmittel sauber. Also du konservierst mit Salz und du würztest mit Salz. Und wenn das Salz dann tump war oder wenn das kontaminiert war, dann hat man es entweder auf die Flachdächer oder auf die Erde geworfen und hat es dort zertrampelt. Das war so eine Art Abdeckung. Man schüttet es auf die Erde. Das heißt, man brauchte es dann nochmal. Ja, wofür? Aber wofür man brauchte es dann zum Ausfüllen von Schlaglöchern. Schlaglöchern und solche Sachen. Mhm. Also man verwendete das Salz in jeden Varianten, aber vor allem eben, wenn es sauber war, dann benutzte man es dafür. Mhm. Also das andere, das Bild vom Licht, ich meine, das kann jeder nachempfinden, obwohl wir in so einer beleuchteten Welt wohnen. Aber die Menschen damals, die lebten ja in einer Welt, wo dann, wenn die Sonne untergegangen war, es stockdunkel war. Und da ist dann schon ein kleines Licht. Auch hier große Wirkung mit ganz kleinen Dingen. Mhm. Ein kleines Licht erhält plötzlich einen großen Raum. Das ist das Beispiel, das der Jesus verwendet. Es müssen gar nicht viele sein. Es muss nur eine Mathematiklehrerin sein. Oder ein Mensch, der einem anderen oder einer Gruppe von Menschen den Weg gewiesen hat und ihnen gezeigt hat, was barmherzig ist und was eben Zukunft hat. Ja. Also Gemütsbildung hat der betrieben. Ja. Die waren immer noch 2 Jahre die Besten in Mathematik, aber sie haben Gemütsbildung betrieben. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für die Bergpredigt. Ja. Von denen es übrigens viele Lehrerinnen gibt. Ja, es gibt viele. Ja. Es gibt auch viele Leute, die tatsächlich auch so eine Funktion haben. Also die einfach, wo man sich denkt, wo nehmen die das her? Dass die einfach so gütig sind und freundlich sind. Also unsere Schwester Barbara war ja Lehrerin. Die hat jetzt zu Weihnachten von einem 42-jährigen Mann aus China, ein Deutscher, der in China arbeitet, hat die eine Mail bekommen. Ich denke gerade an Sie, Frau Basco. Ich bin gerade, frag mich nicht, befördert worden, ist ein Doktor der Ökonomie. Hat die Grundrechenarten bei Barbara gelernt. Nein, ich war so ein in mich gekehrtes und irgendwie ausgesondertes Kind und sie haben mich gesehen. Sie haben mich gesehen und ich will Ihnen schreiben, dass ich jetzt in, frag mich nicht, Peking sitze und einen Konzern leite und ich wollte mich bei Ihnen bedanken. Also Wahnsinn. Solche Erlebnisse, die sind dann Licht für die anderen. Mhm. Ja. Und ich glaube wirklich, unter diesen Berufen gibt es viele, die solche Lichter sind. Mhm. Gut. Dann wechseln wir jetzt zum Evangelisten Lukas, bei dem es auch weitergeht in der Rede. Und vielleicht sollten wir da jetzt mal reinhören. Ja, in die Antithesen. Genau. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sind ja, deswegen, weil es ein kürzerer Text ist, unter anderem jetzt bei Lukas gelandet und nicht bei Matthäus. Matthäus ist deutlich ausführlicher. Und Matthäus hat an dieser Stelle der, wie wir in der Theologie sagen, Antithesen. Ich aber sage euch, es ist euch gelehrt worden, ihr sollt den Nächsten lieben, aber ich sage euch, der Feind ist der, der geliebt werden soll. Der Matthäus hat da auch eine Litanei aufgebaut, wo er immer anfängt mit, es ist euch gesagt, und bezieht sich auf das Alte Testament und bezieht sich zum Teil zitabel dann auf Deuteronomium, auf die Gesetzeswerke im Ersten Testament. Der Lukas, da merkt man ganz genau, der redet zu einer anderen Gemeinde, wo er gar nicht davon ausgeht, dass die alten Gesetze kennen. Deswegen fällt bei dem aus dieses, es ist euch gesagt worden, ich aber sage euch. Der redet sozusagen voraussetzungslos an der Stelle. Der bringt diese Botschaft nach dem Motto, ganz, ganz zwischenmenschlich. Also du hilfst deiner Familie, du hilfst deinem Clan, du hilfst deinen Freunden, das ist doch ganz normal. Mhm. Was wir jetzt tun, ist was ganz Unnormales. Mhm. Wir versuchen, die Feinde zu lieben. Mhm. Und wir versuchen, wenn uns jemand was wegnimmt, es nicht zurückzufordern, sondern es ihm zu lassen. Mhm. Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da wird in die Handlung übersetzt, was in den Seligpreisungen als Programm vorgegeben wird. Mhm. Das dafür wird jetzt Beispiele. Da gibt es jetzt Beispiele dafür. Lass ihm den Rock noch dazu. Ja, und da wird natürlich seit Jahrhunderten darum gestritten, man kann ja eigentlich den Feind nicht lieben. Was heißt denn das, ja? Ja. Also jetzt nimm das mal und übersetze es auf Israel. Da kommen also am 7. Oktober 2023 kommen Tausende von Mördern durch den Zaun und fangen an, die Leute umzubringen und die Babys abzuschlachten und die Frauen zu vergewaltigen und dann auch noch umzubringen, Leute zu verschleppen, ein gigantisches Elend anzurichten, über 1000 Tote. Und jetzt, ja, was macht man jetzt? Kann man hingehen und kann sagen, nimm den Rock noch dazu? Ich opfere mich jetzt auch noch. Nein, das ist die Frage, die genau diese Frage wird ja aber verhandelt. Aber mit solchen Leuten hat man es ja dann irgendwann zu tun. Naja, es geht dann schon noch ein Stück weiter. Dass der Hass in Gedanken anfängt, das wird Jesus auch nochmal thematisieren. Mhm. Und dass er damit anfängt, wie du den anderen bezeichnest. Und die Alternative ist ja nicht, dass man jetzt da einen liebt oder so, oder sondern dass man das Menschsein des anderen nicht aus dem Blick verliert. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und der zentrale Satz in diesem Antithesen ist, was du willst, dass die anderen tun, dir, das tue du ihnen auch. Das tue du ihnen auch. Das ist ja nicht negativ. Wir was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. So sagen wir das. Aber das ist hier positiv gefasst. Was du willst, das ist eigentlich die, sagen wir, die Tatenüberschrift. Wenn man in Handlungen geht, dann kann man das, diesen Satz als Überschrift nehmen. Was du willst, dass dir die anderen tun, das tu ihnen auch. So. Und wir sind jetzt in diesem Hamas-Israel-Auseinandersetzung sind wir auf der ganz anderen dunklen Seite der Macht. Ja. Da sind wir jetzt in einem sich aufschaukeln des gegenseitigen Hasses. Ja. Wie ausweglos das ist, das sieht man da jeden Tag. Ja. Und es wird auch nicht aufhören und es wird dann wahrscheinlich auch in 50 Jahren nicht aufhören. Also dieses Hassunterbrechen, da kommt es, glaube ich, dem Jesus drauf an. Ja. Und wenn du dann anfängst, wie das die Hamas auf der einen Seite und die israelische Regierung zurzeit auch auf der anderen Seite tun, übrigens auch Putin, wenn man anfängt, die Gegner mit Tiernamen zu beschreiben. Ja, Bestien. Bestien oder ausgeräuchert oder Ratten oder sowas. Das kennen wir auch aus dem Umgang mit Juden aus dem Dritten Reich. Dann fängt man schon an, in Gedanken die Menschheit des anderen in Frage zu stellen. Mhm. Und das macht man erst mit Worten und dann macht man es in Taten. Also diese Konsequenz, die wird, glaube ich, in der Gegenwart ziemlich klar, wird uns vorgeführt auf dem Welttheater. Mhm. Und der Jesus plädiert hier für die Unterbrechung dieser Konsequenz. Und wir haben ja in der letzten Folge von Martin Luther King und Mandela gesprochen, die Menschen, die Martin Luther King ist ja auch gestorben dafür, das ist nicht selten. Es war auch der Ministerpräsident Rabin, der versucht hat, diesen Hass zu unterbrechen. Ja, der abgeknallt und worden ist. Von den eigenen orthodoxen Leuten abgeknallt worden ist. Der Mann sitzt heute noch. Ja, und wird der verehrt. Mörder. Und wird verehrt von den Rechtsradikalen. Ja. Also das heißt, wir haben mit diesen Worten, von denen ich meine, die damals in der Welt neu waren und immer noch befremdlich sind, trotzdem behauptet er, der einzige Ausweg aus diesem mörderischen Hass zu sein. Und das glaube ich schon, dafür hast du jetzt genügend auch Beispielgeschichten aktuelle vorgelesen, dass es funktionieren kann. Ich wollte dir mal was vorlesen, die Auflösung unseres Rätsels von Jack Miles. Vom letzten Mal, ja. Warum Gott sich's jetzt anders überlegt hat. Warum Gott Mensch geworden ist. Nein, er ist jetzt Mensch geworden, aber er sagt ja jetzt das Gegenteil von dem, was er früher gesagt hat. Wir haben das ja das letzte Mal an den Gütern, also der selig sind die Hungrigen und die werden gesättigt werden. Und früher hat er gesagt, er wird dir Überfluss geben an Gütern und die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Viehs und das Frucht deiner Äcker und so weiter wird sich mehren. Ja, und da hat ja Jack Miles, der ja in die Romanfigur Gott sich verliebt hat, der geht jetzt der Frage nach, warum Gott sich selbst widerspricht. Da gibt es jetzt eine Passage, die würde ich gerne vorlesen, die ist aber nicht ganz kurz. Aber naja, das ist selten, dass du kurze Passagen vorliest. Das stimmt. Ja. Aber dann musst du ja nicht so viel sagen. Du kannst gerne davor oder danach noch alles sagen. Darfst du noch was sagen? Ja. Gut. Liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch fluchen, betet für die, welche euch kränken. In dieser Predigt lehrt Jesus, was er selbst praktizieren wird, als seine Feinde ihn holen kommen und er ihnen keinen Widerstand leistet. Turn the other cheek, halt auch die andere Wange hin. Diese Wendung wird von Millionen benutzt, die sonst nichts von Jesus zitieren können, und von weiteren Millionen, die nicht einmal wissen, dass sie von ihm stammt. Sie definiert ihn didaktisch, so wie die Kreuzigung ihn dramatisch definiert. Hat die allgemeine Rezeption dieser Predigt Jesus auch Ruhm eingetragen, so hat sie doch die tiefere Originalität Jesu und seine radikale Revision der von ihm ererbten Tradition verdunkelt. Jesus möchte, dass wir glauben, dem Vorbild Gottes nachzueifern, wenn wir unsere Feinde lieben, wenn wir denen, die uns hassen, Gutes tun und so weiter. Wenn wir das alles tun, sagt er, werden wir Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wenn er Barmherzigkeit fordert, sagt Jesus nicht, seid barmherzig, weil Barmherzigkeit besser ist als Rache, sondern er sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Doch als wie barmherzig hat sich der Vater in seiner bisherigen Karriere eigentlich erwiesen? Wie gütig war der Höchste normalerweise, wenn er es mit den Undankbaren und Bösen zu tun bekam? Nicht, was Gott sagt, sondern vor allem, was er tut, lässt ihn als ein Wesen erscheinen, das anders ist als jenes, dessen Güte und Neutralität Jesus beschwört. Gottes Taten sprechen sehr viel lauter und als seine Worte. Von dem Zeitpunkt, da die Israeliten des Ägypten des Pharao verlassen, bis zu dem Zeitpunkt, da sie das gelobte Land Kanaan betreten, richtet der Herr um nur die israelischen Sünder und nur diesen Zeitraum von 41 Jahren zu betrachten, mindestens 30.000 von ihnen hin. Nach der Episode mit dem goldenen Kalb in Exodus 32 lässt er 3.000 von seinem Volk über die Klinge springen. Später in Numeri 16 begräbt er rund 250 aufständische Leviten und Söhne Rubens mit ihren Frauen und Kindern und anderen Haushaltsmitgliedern bei lebendigem Leibe. Setzt man unter Einbeziehung der Konkubinen und Sklaven einen Haushalt vorsichtig mit 12 Personen an, so beläuft sich die Gesamtzahl der Getöteten abermals auf 3.000. Noch später sendet Gott, ergrimmt darüber, dass die Israeliten sich über Hunger und Durst beschweren, feurige Schlangen, deren tödlichem Gift eine ungenannte, aber offenbar große Zahl von ihnen erliegt. Als israelitische Männer mit den Priesterinnen einer kanaanitischen Gottheit sexuell verkehren, bringt er schließlich 24.000 um. Zu keiner Zeit während der Wüstenwanderung Israels ist Gott langsam im Zorn. So viel zum Verhalten des Herrn gegenüber seinen Freunden. Wie verhält er sich nun gegenüber seinen Feinden? Wie passt seine Charakterisierung durch Jesus etwa zusammen mit seiner Selbstcharakterisierung gegenüber dem Propheten Habakuk? In dem dröhnenden Schlachtenpoem, das wir in Habakuk 3 finden, stellt der Herr sich als ein Riese des Krieges dar, der seine Schöpfungsfähigkeiten in Waffen und Zerstörung verwandelt hat, der Berge erbeben lässt, Flussbetten in das Land gräbt, auf dem Meer herumtrampelt und sogar den Himmel in Angst und Schrecken versetzt. Wenn das, was Jesus sagt, richtig ist, können die alten Gebete und Psalmen nicht mehr dargebracht werden. Man kann den Herrn nicht mehr dafür preisen, dass er das Haupt der Feinde zerschmettert hat, denn er ist nicht länger eine häupterzerschmetternde Gottheit. Unbestreitbar ist jedoch, dass der Herr eine solche Gottheit war. In der Tat, wie in endlos wiederholten Bestrebungen. Wenn er nicht mehr eine solche Gottheit ist, dann muss er sich geändert haben. Aber wodurch kam die Änderung unserer Romanfigur zustande? Es ist unverkennbar, besonders in Matthäus' Version der Bergpredigt, dass Jesus für das, was er sagt, tatsächlich die Autorität Gottes in Anspruch nehmen will. Und er scheint sogar bis zu einem gewissen Grad bereit zu sein, sich zu erklären. Wäre Jesus lediglich ein mit göttlicher Vollmacht sprechender Prophet, würden wir wohl Sätze zu lesen bekommen wie: Und das Wort des Herrn erging an Jesus von Nazareth, also sprich zum Volke Israel, so spricht der Herr. Matthäus und Lukas lauten aber anders. Auf keine Vollmacht als seine eigene gestützt, gibt Jesus eine kühne Charakterisierung Gottes selbst und leitet dann eine verblüffende neue Moral aus seiner Charakterisierung ab. Die Volksmengen sind verständlicherweise sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ich aber sage euch, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deine Nächsten lieben und den Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Dieses Verhalten, das im Kern nichts anderes ist als die spontane und natürliche Unterscheidung zwischen Freund und Feind, die ab dem Ende der frühen Kindheit jeder von uns macht, möchte Jesus ersetzen durch eine unspontane und durch unnatürliche Weigerung zu unterscheiden. Seine Anhänger sollen jedermann gleich behandeln und sich an das Vorbild der Sonne halten, die Gott ohne Unterschied auf- und untergehen lässt, über Böse und Guten, Gerechten und Ungerechten. Sollte diese noble Weigerung zu unterscheiden irgendwo auf der Welt problematisch sein, dann doch in Israel. Denn Israel als Nation entstand doch durch einen Akt unverhohlener, ja sogar stolz verkündeter Unterscheidung seitens Gottes. Gottes Bund mit Israel ist dieser Akt der Unterscheidung. Und nie setzt er Israel mit anderen Völkern gleich, außer in brennendem Zorn. Was also ist über ihn gekommen, wenn er sich, nun verkörpert als Jesus von Nazareth, so ganz anders präsentiert? Als dem fleischgewordenen Gott war Jesus sicherlich recht gut in Erinnerung, was er den Amalekitern einst angetan hatte. Sicherlich war ihm auch in Erinnerung, dass er den späteren Unterdrückten Israels nichts Geringeres in Aussicht gestellt hatte. Was hat ihn dazu getrieben, dem allem abzuschwören und eine so gänzlich andere Haltung anzunehmen? Jesus ermahnt seine Zuhörer zu einer vollkommen kontraintuitiven, um jeden Preis durchzuhaltenden Missachtung des elementarsten aller menschlichen Unterschiede, des Unterschiedes zwischen Freund und Feind. Israel war alles für Gott. Was konnte ihn veranlassen, eine Unterscheidung, auf die er ein so klar umrissenes persönliches Engagement gegründet hatte, nun gänzlich aufzugeben? Es war, kurz gesagt, eine extreme Notlage. In der größten Krise seines Lebens macht Gott aus der schieren Not eine heroische Tat. Rom, da haben wir das Motiv für die revolutionäre Predigt Jesu. Gott steht vor der Aussicht, dass er seine Niederlage eingestehen muss, wenn er die Feinde Israels einerseits nicht besiegen und andererseits nicht länger behaupten kann, dass sie seinem Befehl gehorchen, wenn sie Israel unterdrücken. Er muss eingestehen, dass der Bund zwischen ihm und seinem Volk durch sein Versagen, nicht durch das von Israel, definitiv verfallen ist. Gottes Versagen wird umso schimpflicher sein, als er häufig geprahlt hat, Israels Feinde seien nichts als ein Rudel Hunde, die er selbst zur Jagd herbeigepfiffen habe. Eine Wahl hat Gott jedoch nicht, will er nicht seine sagenumwobene Karriere zu einem schimpflichen Ende bringen. Statt unverblümt zu erklären, er sei außerstande, seine Feinde zu besiegen, kann er erklären, er habe keine Feinde. Er lehne es ab, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Er kann verkünden, dass er nun alle Menschen unterschiedslos liebe, so wie die Sonne über allen in gleicher Weise scheine, und dann als Gesetz eines neuen, erweiterten Bundes von seinen Geschöpfen fordern, dass sie jetzt auch einander dasselbe unendliche Dulden der Missetat gewähren, die er ihnen hinfort individuell und kollektiv gewähren will. Der Bund mit Israel musste geändert werden, weil Gott seine Bedingungen nicht einhalten konnte und weil er, als eine neue nationale Katastrophe für Israel drohte, nicht länger so tun wollte, als könne er es. Nun kann, ja muss der Einwand erhoben werden, dass es eines ist, wenn Gott, der im Himmel sicher ist, sein Dilemma dadurch löst, dass er seine einstigen Feinde nunmehr zu Freunden erklärt, und etwas ganz anderes, wenn von Menschen, die auf der Erde gefährdet sind, Gleiches gefordert wird. Mag es von Gott auch schlau sein, sich von der unangenehmen Aufgabe, seine Feinde zu besiegen, dadurch zu befreien, dass er erklärt, gar keine Feinde zu haben, so ist es doch eine billige Schleue, denn sie kostet ihn ja nichts, während sie seinen Geschöpfen eine unerträgliche Last aufbürdet. Dieser Einwand ist logisch nicht zu widerlegen. Die radikale Ablehnung menschlicher Unterschiede, einschließlich des Unterschiedes zwischen Freund und Feind, kommt Gott billig zu stehen. Außer Gott wird ein Mensch und hat die Folgen seines Eingeständnisses zu ertragen. Aber in der Geschichte, die wir lesen, ist Gott tatsächlich ein Mensch geworden und wir erkennen jetzt allmählich, warum er das getan hat. Er hat aus der Not eine Tugend gemacht, gewiss, aber die Tugend ist eine wirkliche Tugend. Sie ist das heroische Ideal der universalen Liebe. Warum wurde Gott ein Jude? Und warum unterwarf er sich der öffentlichen Hinrichtung durch den Feind seines auserwählten Volkes? Er tat es, um zu gestehen, dass er ein entwaffneter Gott ist. So ist die Roman, ja. Die Romanversion, ja, der Bibel. Also mir dazwischen kam es mir, da kommt mir ja immer ein bisschen mit diesem Romangedanken wie ein Trickbetrüger vor, weil er irgendwie von einem Autor ausgeht, sozusagen, der Gott selber ist, den er verfolgt. Und dann kann er ihn natürlich immer gerne widerlegen mit allem. Also insofern ist der Miles natürlich auch schlau und ein kleiner Trickbetrüger. In der Tat, die theologische Pointe, die hat er genau getroffen. Weil der Christus oder der Jesus zeigt sich als ein entwaffneter Gott. Und zwar schon in dieser Rede. Er wird ja dann selber zum Programm. mit seinem, wie die Lehrerin sagen würde, mit seinem Körper und dem ganzen Arsch und mit allem, was er und dem Kopf, den er dahin hält. Da wird dann sein Leben zum Programm. Insofern ist diese Bergpredigt schon die ganze Klammer von der Theorie zur Praxis. Ja. Und dieses Ich aber sage euch ist tatsächlich der Abschied von dem nationalistischen Gott. Insofern ist das Christentum schon was anderes. Und wenn du heute in diese Regionen schaust, wir sind ja beide da gewesen, ich habe ja da in der christlichen Gemeinde gewohnt, in Ostjerusalem, unter palästinensischen Christinnen und Christen. Sagen wir mal, wenn man irgendwo die pazifistische Idee findet, findet man sie unter den säkularen Juden, die eine humanistische Idee haben, und du findest sie in den christlichen Gemeinden. Du findest sie nicht in den orthodoxen Gemeinden und in den islamischen schon gar nicht. Ja. Man kann schon auch dort, sagen wir, diese feinen Unterschiede, die alle aus dem gleichen Baum gewachsen sind, aber die Unterschiede kannst du dann dort schon besichtigen. Dann fahren wir jetzt fort und kommen auf die weiteren Anweisungen auf der Feldrede. Ich bin jetzt bei Lukas. Da heißt es: Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuften, überfließendem Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Ich glaube, erst einmal wichtig ist an diesen Handlungsanweisungen, dass man nicht richten soll, damit man nicht gerichtet wird, ist, dass der Jesus die Menschen in die Selbstkritik führt. Das kann man ja philosophisch auch, glaube ich, ganz schön legitimieren. Also du wirst mit dieser Bergpredigt nicht nur zunächst mal in absurde politische Situationen geführt, sondern zuallererst wird der einzelne Mensch verändert, nicht das Universum und nicht das Volk oder wie auch immer, sondern der einzelne Mensch wird in eine Selbstkritik geführt. Und das Zweite, was ich dazu sagen wollte, das hast du ja von Miles auch besprochen, Gott wird ja jetzt erstmal verglichen mit einer Sonne, die aufgeht über Ungerechten und Gerechten. Und der macht auch noch kein Urteil. Das ist ja, das ist ja schon in den Weisheitslehren des Salomo, ist das ja schon beschrieben. Also, dass man sich hütet, die anderen zu beurteilen und zu verurteilen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Strang da drin. Und gerade für Journalisten gut geeignet. Ja, ja. Das zwei, dreimal zu lesen. Ja, und dann, dass man seine Handlungen danach festlegt, wie man eben selbst behandelt werden möchte. Und da hast du jetzt gerade richtig darauf hingewiesen, dass das im Grunde genommen seine Fortschreibung dann im kategorischen Imperativ von dem Immanuel Kant findet. Wie heißt denn der? Wie geht denn der genau? Der kategorische Imperativ heißt: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ja. Das ist natürlich jetzt eine andere philosophische Sprache, aber im Grunde genommen ist schon das Gleiche gemeint, dass du so handelst, wie du auch behandelt werden möchtest. Ja. Und er führt ja noch eins drüber hinaus. Ja. Er sagt, es sollte auch dann für alle gelten können. Und danach kannst du dein Handeln richten. Also die nicht ins Parkverbot stellen und sich freuen, wenn man keinen Strafzettel bekommt, sondern, sondern sagen, wenn es für alle verboten ist, dann stelle ich mich da auch nicht hin. Also mir fällt es immer ein bisschen schwer, will ich damit sagen. Da hast du diese Vorsicht, über andere zu richten. Ich finde das in Internetzeiten eine ganz, ganz wichtige auch Aktualisierung. Wir haben ja diese, wie heißt es, Cancel Culture, oder wir haben dieses ständige Richten von anderen und immer darauf achten, dass ein anderer ein Fehler wird. Ja. Ich finde, während man selber toll dasteht. Ja, ja, während man sich selbst ganz toll und dann, was weiß ich, zwei Jahre später fällst du dann auch, weil dann jemand irgendeinen Fehler bei dir findet. Also dieses den anderen ständig von seinem Thron holen und den anderen klein zu machen. Um sich selber aufzublasen. Ja. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Passage in aktuellen, heutigen Zeiten. Jetzt hören wir uns mal an, wie es weitergeht. Ja. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Also da kann man ganz schön sehen, was das für aneinandergereihte Sätze sind. Also das eine ist, das kann keinen Blinden führen, das ist ein extra Gedanke. Was bedeutet das denn? Ja, das heißt, wenn ihr meine Lehre aufnehmt, dann könnt ihr andere führen. Aber ihr könnt nicht andere führen, wenn ihr in der Gegend rumstrauchelt wie die Blinden. Mhm. Das macht danach diesem Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Mhm. Das heißt, jetzt lernt mal extra und dann lernt mal und werdet wie ich und versucht diese Lehre zu eurer zu machen, dann könnt ihr andere führen. Mhm. Und dann kommt dieser weltberühmte Satz, was siehst du den Splitter im Auge des anderen, in den Balken, in den eigenen Augen? Nicht, das ist doch herrlich. Ja, herrlich. Also eine unglaubliche Spitze gegen alle Leute, die immer die Fehler von den anderen sehen. Und es gibt jetzt, habe ich neulich gelesen, eine Untersuchung, dass besonders Leute, die sich als besonders moralisch hochstehend sehen, empfinden, besondere Vorurteile haben ja. und eigentlich besonders engstirnig sind, ja. weil sie und nicht großherzig sind. Nee. Ja? Und gerade die, die sich immer im Recht empfinden, die gehören zu denen, die am allermeisten, wie gesagt, Blindheit haben. Ja. Ich finde, das ist auch ein Satz, der da ins Schwarze trifft. Wie gesagt, wir waren gerade bei der Internetgesellschaft. Ja, ehrlich gestanden, muss man sich da auch immer selber bei der Nase nehmen. Ja. Ich erwische mich da auch immer wieder mal dabei. Jesus sagt, die ganze Bergpredigt und Feldrede entlang führt er dich an deiner eigenen Nase herum. Ja. Du siehst den Splitter im Auge des anderen und du hast den fetten Balken drin. Ja. Weißt du, du kritisierst den anderen. Und bist aber viel schlimmer. Bist aber viel schlimmer, genau. Ja. Wobei ich mich auflösen kann, was das für ein Bild ist. Also, aber es geht natürlich um die eingeschränkte Sichtfähigkeit. Ja. Da geht es drum. Es geht auch um etwas, was wirklich wichtig ist. Also ein Splitter im Auge will keiner haben. Ja. Und einen Balken im eigenen Auge. Also, dass man den nicht bemerkt, das ist schon, da muss man schon sehr vernagelt sein, dass man das nicht merkt. Ja. Na gut, mach mal weiter. Es geht weiter mit den Erkenntnissen, mit den philosophischen, fast also prophetischen Erkenntnissen hier. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte hervorbringt, und es gibt auch keinen schlechten Baum, der gute Früchte hervorbringt. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen, und vom Dornenstrauch erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil in seinem Herzen Gutes ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil in seinem Herzen Böses ist. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Was sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Letztlich hat das ja gerade der Jack Miles mit Gott selber gemacht, nicht? Er hat ja selber die Früchte geguckt, die neben dem Baum liegen. Mm. Und an seinen Früchten sollt ihr sie erkennen. Und es wurde ja gerade hier mit ihm selbst durchexerziert, dass er früher andere Früchte hatte und jetzt eben Friedensfrüchte hervorbringt. Mm. Ich finde, wir sagen ja immer, also hier wird es so, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, ein böser Mensch bringt Böses hervor. Aber eigentlich ist es ja auch so, und das sieht man ja an dieser Verwandlung der Romanfigur Gott, dass man sich ändern kann. Ja, ich finde ehrlich gesagt, damit habe ich am meisten Schwierigkeiten mit diesem Stück, weil es so eine Art genetischer Vorbestimmung gibt nach dem Motto, du bist böse geboren und der andere ist gut geboren. Ja. Aber dass man die Menschen an ihren Früchten erkennt und an ihren Taten erkennt, ist doch klar. Ja, das ist klar. Also ich glaube, das ist richtig. Aber dass man da aus diesem Wachstum nicht rauskommt, das ist ja eigentlich die ganze Predigt, dem Jesus dann ja hinterher auch jetzt noch verfolgen werden. Oder in der Predigt, die wir jetzt verfolgen werden, ist ja gerade das Kehrt um ein ganz wichtiger Punkt. Ja, er ist ja selbst umgekehrt, wenn wir Jack Miles glauben. Ja. Also das heißt, wenn dieses kehrt um, das heißt, du kannst dich auch ändern. Insofern ist dieser Automatismus, ein guter Mensch bringt gute Früchte hervor. Ich glaube, den meint er nicht in diesem Automatismus, dass du genetisch gut oder genetisch böse bist, ja, sondern dass aus einem guten Herzen und aus einem ja, vollen, gutmütigen Herzen gute Früchte kommen, dass da auch Gutes wächst draus. Mhm. Der Lukas beschreibt ja Gott als eine Fülle von Güte. Und es beginnt mit dieser Geschichte von Petrus, wo der diesen fetten Fischzug macht. Mhm. Also wo der Mensch sich als Beschenkter fühlt. Ja. Du meinst wahrscheinlich hier jetzt auch beim Richten, gebt, dann wird euch auch gegeben werden, in reichem, vollem, gehäuftem, überflüssigem Maße wird man euch beschenken. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Ja, genau. Also der Lukas hat die Vorstellung von Gottes Güte oder Jesu Güte, das ist einfach, das überfließt. Und das fließt dann auch zurück. Ich glaube auch, dass das eine menschliche Erfahrung ist. Dass Menschen, die einfach nicht darauf achten, dieses Geben und Nehmen und kriege ich es zurück oder nicht, dass die einfach ein glücklicheres Leben führen, weil irgendwann kommt es dann schon auch zurück. Mhm. Schicke ja dein Brot aufs Wasser, ja, genau, und denke nicht zuerst an die Sicherheit. Ja. Was du unbekümmert hingibst, wirst du wiederfinden nach vielen Tagen. Das stimmt, ja, das ist Proverbien, glaube ich, ja. Das gefällt mir an dieser Lukas-Version so gut, dass er von diesem Überfluss ausgeht und dass die Welt sich, wenn sie mit Überfluss an Freundlichkeit und Güte, wenn man davon abgibt, dass es dann so wie bei diesem Brei, beim süßen Brei, dann immer weitergeht. Ja. Wo war denn das eben her, diese Schicke dein Brot aufs Wasser? Das aus haben den wir Proverbien. Ja hier, haben wir ja groß durchgenommen. Genau, das war in den Proverbien. Ach, in, ja, den in der Weisheitssaal. In den Weisheitsworten. Mhm. Und jetzt kommen wir zum letzten Kapitel und das hören wir uns jetzt wieder an. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm, und es fiel gleich zusammen. Und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Ja, die lutherische Version ist manchmal einfach wirklich wunderschön. Es gibt es auch zweimal, diese Geschichte. Gibt es bei Matthäus und gibt es bei Lukas. Ja, ist da Sand gebaut, ist dann bei Matthäus, und bei oder? Matthäus ist dann auf Sand und aufs Fels gebaut. Ja. Und der Lukas versteht ein bisschen mehr von Architektur. Mhm. Der Lukas geht darauf hin, dass man ein Fundament tief aushebt. Mhm. Der ist ein bisschen schlauer, was die Technik betrifft und weiß, dass es nicht nur um den Untergrund geht, sondern dass es darum geht, dass du was aushebst und dann ein tiefes Fundament. Und für ihn ist, der Lukas sagt, das, was ich jetzt in dieser Feldrede präsentiert habe, das ist das Fundament. Mhm. Und auf diesem Fundament kann man eigentlich ein Haus und eine Gesellschaft und ein Leben und eine Familie oder wie auch immer bauen. Wenn man so sich verhält, dann bist du fest. Und zwar, ich glaube, da kommt dann noch so ein Punkt dazu, ihr werdet Söhne und Töchter Gottes heißen, ihr werdet meine Kinder heißen, er wird Lohn im Himmel haben. Diese Dimension gibt es schon auch. Natürlich ist die Bergpredigt und die Feldrede für das Leben hier eine Anweisung. Ja. Und trotzdem behaupten die gleichzeitig, das Fundament hält auch, auch wenn es dir dein Haus wegschwemmt oder auch wenn es dir dein Leben kostet oder wenn alles dagegen spricht. Ja, wenn du in erhebliche Not gerätst. Ja, auch wenn du in erhebliche Not gerätst, das wird dieser programmatischen Einsicht nicht widersprechen. Ja. Es kann sein, dass das nach außen so aussieht, aber es wird dich im Inneren zusammenhalten. Ich glaube, das steckt da auch noch mit drin. Dann sind wir für heute fertig. Wir unterbrechen unseren 14-Tage-Rhythmus und erscheinen bereits nächste Woche wieder zu Ostern mit unserer Osterfolge. Da wird es eine Überraschung geben, Johanna. Wir werden nicht alleine sein. Wir haben zum ersten Mal in diesem Podcast Männer dabei. Gäste. Jetzt verrat nicht zu viel. wir haben Gäste, über die wir aber jetzt noch nichts verraten. Und es wird sehr, sehr ungewöhnlich werden. Und wir werden natürlich darüber reden, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Da haben wir nämlich erhebliche Zweifel dran. Du hast da Zweifel. Ja, du auch. Aber das gibst du hier nicht zu. Also, nächste Woche Ostern. Und dann fahren wir nach Ostern fort mit der Bergpredigt und mit der Frage, was ist ein gerechter Mensch? Tschüss. Bis dann. Nächste Woche Ostern. Nächste Woche Ostern. Tschüss. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.